Der Terror in der Französischen Revolution. Die Ereignisse von Salem, für uns Ausdruck tiefsten, dunkelsten Mittelalters, lagen zeitlich nur 83 Jahre vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die, im Wesentlichen formuliert von Thomas Jefferson, das Freiheitsversprechen der Aufklärung in seine wohl schönste Kurzform bringt. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Created equal. Als Gleiche geschaffen sind die Menschen frei, ihr Glück zu verfolgen, jeder auf seine Art. Für das Ergebnis des individuellen Strebens nach Glück ist allerdings auch jeder selbst verantwortlich. Die daraus folgende Ungleichheit hat für das amerikanische Denken nichts Anstößiges, sondern findet relativ frei von Neid auch soziale Anerkennung. Die dadurch ausgelöste Dynamik macht bis heute eine besondere Stärke der amerikanischen Nation aus. Gleichheit und Freiheit sind die beiden großen Normen abendländischen Denkens. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung sind sie kunstvoll miteinander versöhnt. Dort ist die Gleichheit der Menschen vor Gott und vor dem Gesetz der Ausgangspunkt für einen freien Lebensweg, der, selbst gewählt, in ganz unterschiedliche Richtungen und zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Ganz anders das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit in der Französischen Revolution. Der 25-jährige Jurist und Revolutionär Louis-Antoine de Saint-Just brachte es 1791 auf den Punkt. Wenn alle Menschen frei sind, sind alle gleich. Wenn sie gleich sind, sind sie gerecht. Das war, im Unterschied zum Gleichheitsgedanken der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die Raum für menschliche Entfaltung schuf, im Kern ein utopisches Programm. Denn die freie Entfaltung der Menschen führt immer zu Ungleichheit. Wo man aber Gleichheit haben will, muss die Freiheit sterben. Gleichheit sollte in der Französischen Revolution durch Tugend hergestellt werden, und um die Tugend durchzusetzen, bedurfte es des Terrors. Das war im Kern die Logik der Französischen Revolution, die sich damit von der amerikanischen radikal unterschied, obwohl sie doch beide Kinder der Aufklärung waren. Die damit vorgezeichnete stufenweise Radikalisierung der Französischen Revolution von 1789 hatte am 21. Januar 1793 mit der Hinrichtung von Ludwig dem 16. und Marie Antoinette ihren ersten Höhepunkt gefunden und war im April 1794 mit der Ausschaltung der gemäßigten Revolutionäre um Georges Danton eskaliert. Die Revolution war nun voll in der Hand zweier sehr begabter Männer, Maximilien de Robespierre, 36 Jahre alt, und Louis-Antoine de Saint-Just, 28 Jahre alt. Sie hatten den Terror auf das Maximum getrieben. 35.000 bis 40.000 Menschen waren in Frankreich unter der Guillotine gestorben. Am Ende stolperten sie darüber, dass mehr und mehr Mitglieder des Nationalkonvents um ihr eigenes Leben fürchteten und dass sie für ihre Unterstützer in der Pariser Bevölkerung nicht die Lohnerhöhungen durchsetzen konnten, die sich diese erhofft hatten. So mussten sie unvermutet von einem auf den anderen Tag am 28. Juli 1794 selbst das Schafott besteigen. Die Idee dieser Radikalen war der Tugendstaat, nicht mehr die Orientierung auf einen Gott und auf das Jenseits wie im Christentum, sondern die Verwirklichung der vollkommenen Ordnung auf dieser Erde war das Ziel. Dazu mussten alle tatsächlichen und potenziellen Feinde dieser Ordnung vorsorglich sterben. In Robespierres Worten vor dem Nationalkonvent am 15. Februar 1794 erkennt man, rückwärts gerichtet, den Gottesstaat des heiligen Augustinus und, nach vorne gerichtet, den Sowjetkommunismus mit seinen Schauprozessen. Zitat: Der Terror ist nichts anderes als die unmittelbare, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist also eine Emanation der Tugend. Er ist nicht so sehr ein besonderer Grundsatz, als vielmehr die Folge des allgemeinen Grundsatzes der Demokratie, angewandt auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Zitat Ende. Genauso hatte Dietrich von Nieheim 1411 alle nur denkbaren Maßnahmen der Kirche verteidigt und in diesem Geiste sagte in Sonnenfinsternis der Vernehmungsoffizier Gletkin zu Rubaschow: Die Linie der Partei war scharf definiert. Ihre Taktik wurde von dem Prinzip regiert, dass der Zweck die Mittel heiligt. Alle Mittel, ausnahmslos. Im Geiste dieses Prinzips wird der Staatsanwalt Ihren Kopf verlangen, Bürger Rubaschow. Im selben Geiste forderte Saint-Just Dantons Tod. Im gleichnamigen Drama Georg Büchners tritt er mit folgenden Worten auf: Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias. Sie zerstört die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen. Sonnenfinsternis. Die Sowjetkommunisten hatten aus dem Studium der Französischen Revolution offenbar gelernt. Sie gingen von Anfang an mit Mitteln des Terrors vor, nahmen sich aber gleichwohl auch Zeit, um ihre Macht zu festigen. Zudem organisierten sie die Kommunistische Partei, insoweit dem Vorbild der katholischen Kirche folgend, von Anfang an streng hierarchisch und zentralistisch, mit einer von oben nach unten gerichteten Willensbildung. Was immer das Politbüro sagte, war quasi ex cathedra gesprochen, und im Politbüro selber ging alle Macht zunächst von Lenin und dann von Stalin aus. Er vollendete den Tugendterror mit einer Konsequenz, die Robespierre und Saint-Just wegen der Kürze ihres Wirkens versagt blieb. In Schauprozessen oder durch schlichte Ermordung verloren in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 90% der führenden Bolschewisten von 1917 ihr Leben. In willkürlichen Massenerschießungen, die zentral vorgegebene Quoten erfüllen mussten, wurden rund 1,5 Millionen Menschen exekutiert. Als Folge der Kollektivierung und der Beschlagnahmung der Ernteerträge bei den Bauern verhungerten insbesondere in der Ukraine einige Millionen Menschen. Im Lagersystem der Gulags starben von den 20er bis zu den 50er Jahren ca. 5 Millionen Menschen. Begründet wurde der Terror nicht anders als bei Robespierre und Saint-Just. Durch Ausrottung nicht nur aller Gegner, sondern schlichtweg aller, bei denen man Spuren von Zweifel und Reste von selbstständigem Denken vermutete, sollte die reine Tugendlehre bzw. die zentrale Macht, die sie vertrat, gegen alle nur denkbaren Gefährdungen abgesichert werden. Diejenigen, die sich dem Denkmodus dieses Systems einmal ergeben hatten, konnten ihm mental selbst dann kaum mehr entkommen, wenn sie seine Opfer wurden. Ein früher Weggefährte Arthur Köstlers in der Kommunistischen Internationale, Otto Katz, war aus der Tschechoslowakei nach Mexiko ins Exil gegangen und nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Er wurde 1952 ein Opfer der großen Schauprozesse in Prag, die nach dem Muster der 20 Jahre vorher in der Sowjetunion gestarteten Schauprozesse abliefen. Otto Katz sagte in seiner Schlussrede vor dem Gericht: Ich gehöre an den Galgen. Der einzige Dienst, den ich noch leisten kann, ist denen, die durch Abstammung oder Charakter in Gefahr sind, denselben Weg zur Hölle zu beschreiten, als warnendes Beispiel zu dienen. Damit wiederholte er 16 Jahre nach Beginn der Schauprozesse in der Sowjetunion nahezu wörtlich die Rede Rubaschows aus Sonnenfinsternis, die wiederum dem Schauprozess gegen Bucharin nachempfunden war. Arthur Köstler sah in diesem Zitat einen letzten Hilferuf an die Weltöffentlichkeit. Diese aber sah den Schauprozessen unbeteiligt und sogar, soweit es um die Kommunisten in der westlichen Welt ging, mit innerer Billigung zu. In diesen Kreisen las man lieber Jean-Paul Sartre, der, wie bereits zuvor erwähnt, gleichzeitig jede Handlung des sowjetischen Regimes als historisch notwendig verteidigte. Chruschtschows mutige Rede auf dem 20. Parteitag der KPdSU 1957 leitete zwar ein Ende der schlimmsten Auswüchse des Tugendterrors ein, führte aber nicht zur Beseitigung seines Kerns. Das ist der absolute Wahrheitsanspruch einer bestimmten Sicht auf den Menschen, die Gesellschaft und den Sinn der Geschichte, der alle, die eine andere Sichtweise haben, ins moralische und gesellschaftliche Abseits stellt. Das ist und bleibt im Kern totalitär und demokratiefeindlich. Und das erfordert ein Grundmisstrauen gegen alle politischen Richtungen, die der marxistischen Lehre in allen ihren Spielarten nicht vollständig abgeschworen haben. Abgesunkenes Kulturgut. Tugendterror in der Gegenwart. Historisch gesehen haben sich die totalitäre Spielart des christlichen Glaubens, der die Inquisition und die Unterdrückung und Vernichtung Andersdenkender geboren hatte, ebenso wie die radikalen Ableger der Französischen Revolution und sowieso jede Spielart marxistischer Ideologie, intellektuell, empirisch und moralisch vollständig disqualifiziert. Das wollen viele nicht wahrhaben, darunter große Teile der sogenannten 68er-Bewegung und ihre geistigen Nachfahren. Die Trümmer der obsoleten und historisch diskreditierten Lehren treiben nach wie vor als moralisches Strandgut auf den Meeren der Geistesgeschichte. Sie verursachten die unterschiedlichsten geistigen Havarien und prägen so manchen Fernsehkommentar oder Zeitungsartikel. Zentral ist hierbei eine Überdehnung oder falsche Anwendung des Gleichheitsgedankens. Der berechtigte Kern seiner historischen und philosophischen Herleitung wird dadurch verfälscht bzw. pervertiert. Die christliche Lehre postulierte von Anfang an die Gleichheit der Menschen vor Gott, jedenfalls soweit diese bereit waren, den richtigen Glauben anzunehmen und nicht zu Ketzern oder Heretikern wurden. Diese Gleichheit vor Gott wurde zum Ursprung der christlichen Barmherzigkeit, die im Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder im Bild des heiligen St. Martin, der seinen Mantel teilt, so anschauliche Ausdrucksformen gefunden hat. Die reale Ungleichheit auf Erden, bis hin zur Sklaverei und zur Ausrottung ganzer Völker im Namen des Glaubens, war dagegen für die christliche Lehre bis weit in die Neuzeit hinein kein Problem, dem sie größere geistige oder moralische Anstrengungen gewidmet hätte. Vielmehr sahen alle Spielarten des Calvinismus im materiellen Erfolg des Menschen sogar einen Ausdruck von Gottes Wohlgefallen, so dass die dadurch bewirkte Ungleichheit zur theologischen Auszeichnung wurde. Im Zuge von Reformation und Aufklärung wurden aber Freiheit und Gleichheit zu zentralen Themen für das philosophische und gesellschaftspolitische Denken. Dies spaltete sich in Bezug auf das Verhältnis der beiden in zwei unterschiedliche Richtungen auf, ohne dass die Trennung immer ganz klar und völlig eindeutig war. Der angelsächsische Denkstil betonte in christlicher Tradition die Gleichheit der Menschen vor Gott, woraus die Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf die gleichen bürgerlichen Freiheiten folgten. Materielle Gleichheit oder Gleichheit der Ergebnisse standen aber nicht im Fokus dieses Denkens. Der französische Denkstil, wesentlich geprägt durch Jean-Jacques Rousseau, stellte dagegen mit der Idee des Gesellschaftsvertrages mehr auf die tatsächliche, auch materielle Gleichheit unter den Menschen ab. In der französischen Tradition der Zentralisierung spielte dabei auch das staatliche Handeln zur tatsächlichen Gewährleistung von Tugend und Gleichheit eine Rolle. Beide Begriffe wurden in der Französischen Revolution nahezu identisch. Aus der Gleichsetzung von Freiheit mit Gleichheit und von Gleichheit mit Gerechtigkeit wuchs der eigentliche Tugendterror, zunächst philosophisch und gesellschaftspolitisch, dann aber auch in der Wirklichkeit, wo immer diese Art von Denken politische Macht erlangte. Die Gleichheitsnorm, erstens im Sinne der Verneinung aller im Menschen selbst begründeten Unterschiede und zweitens im Sinne von moralischer Verdammung aller in den äußeren Umständen liegenden Unterschiede, ist heute zu einer dominierenden säkularen Religion geworden und das Herz des existierenden innerweltlichen Tugendterrors. Soweit die christliche Religion überhaupt noch Einfluss hat, wurde dieser Trend verstärkt durch eine Akzentverschiebung in der Praxis des christlichen Glaubens. Mit dem Vordringen naturwissenschaftlicher Erkenntnis, das in der Renaissance begonnen hatte, verloren viele traditionelle, mit konkreter Vorstellung angefüllte Glaubensinhalte ihre Überzeugungs- und Bindekraft. Auferstehung, Himmelfahrt, Fegefeuer und ewiges Leben wurden allesamt zu Sachverhalten, die man als moderner Mensch zumindest nicht mehr wörtlich nehmen konnte. Auch der Gottesbegriff verschwamm. Dies erhöhte die Versuchung aller christlichen Glaubensrichtungen, ihr Heil mehr und mehr in der Kommentierung und moralischen Bewertung der im Diesseits tatsächlich oder vermeintlich vorhandenen Missstände zu suchen und sich aus diesem Blickwinkel mehr und mehr in gesellschaftspolitische Fragen hineinzudrängen. Oft ist das zweckmäßig, öfters auch lächerlich und zweifelhaft. Im Ergebnis stützt das vielfach einen verfehlten Gleichheitswahn. Darauf komme ich in Kapitel 6 im Detail zu sprechen.